Stell dich mitten in den Regen, glaub an seinen Tropfen Segen. Spinn dich in das Rauschen ein und versuche gut zu sein. Stell dich mitten in den Wind, glaub an ihn und sei ein Kind. Lass den Sturm in dich hinein und versuche gut zu sein. Stell dich mitten in das Feuer, glaub an dieses Ungeheuer, in des Herzens rotem Wein und versuche gut zu sein.